Erster Jahwe sprach zu Mose. Zweiter, nimm Aaron und seine Söhne. Nimm auch die Kleider und das Öl. Nimm einen Stier und zwei Widder. Nimm auch Brot ohne Hefe. Dritter, versammle alle Leute vor dem Zelt. Vierter, Mose tat, was Jahwe sagte. Die Leute kamen vor das Zelt. Fünfter, Mose sagte zu den Leuten, Jahwe hat das befohlen. Sechster, Mose brachte Aaron und seine Söhne. Er wusch sie mit Wasser. Siebter, Mose zog Aaron Kleider an. Er legte ihm ein Hemd an. Er legte ihm einen Gürtel um. Er legte ihm ein Obergewand an. Er befestigte es gut. Achter, Mose legte Aaron eine Tasche an. Er tat Urim und Thummim in die Tasche. Neunter, Mose setzte Aaron einen Hut auf. Er machte ein goldenes Blatt daran. Es war ein heiliges Zeichen. Jahwe hatte es Mose gesagt. Zehnter, Mose nahm das Öl. Er salbte das Zelt und alles darin. So machte er es heilig. Elfter, er sprengte Öl siebenmal auf den Altar. Er salbte den Altar und alle Geräte. Er salbte auch das Becken. So machte er alles heilig. Zwölfter, Mose goss Öl auf Aarons Kopf. Er salbte ihn. So machte er Aaron heilig. Dreizehnter, Mose brachte Aarons Söhne. Er zog ihnen Hemden an. Er legte ihnen Gürtel um. Er setzte ihnen Mützen auf. Jahwe hatte es Mose gesagt. Vierzehnter, Mose brachte einen Stier für das Sündenopfer. Aaron und seine Söhne legten die Hände auf den Kopf des Stiers. Fünfzehnter, Mose tötete den Stier. Er nahm das Blut. Er strich es an die Hörner des Altars. So reinigte er den Altar. Das restliche Blut goss er auf den Boden. So machte er den Altar heilig. Sechzehnter, Mose nahm alles Fett. Er nahm das Fett von den Organen. Er nahm auch die Leber und die Nieren. Er verbrannte alles auf dem Altar. Siebzehnter, den Stier, sein Fell und sein Fleisch verbrannte er. Den Mist verbrannte er auch. Er tat es außerhalb des Lagers. Jahwe hatte es Mose gesagt. Achtzehnter, Mose brachte einen Widder für das Brandopfer. Aaron und seine Söhne legten die Hände auf den Kopf des Widders. Neunzehnter, Mose tötete den Widder. Er sprengte das Blut um den Altar. Zwanzigster, Mose schnitt den Widder in Stücke. Er verbrannte den Kopf und das Fett. Er verbrannte auch die Stücke auf dem Altar. Einundzwanzigster, er wusch die Organe und die Beine mit Wasser. Mose verbrannte den ganzen Widder auf dem Altar. Es war ein Opfer für Jahwe. Es roch gut. Jahwe hatte es Mose gesagt. 22. Mose brachte den zweiten Widder. Es war für die Einsetzung. Aaron und seine Söhne legten die Hände auf den Kopf des Widders. 23. Mose tötete den Widder. Er nahm etwas Blut. Er strich es an Aarons rechtes Ohr. Er strich es an seinen rechten Daumen. Er strich es an seine rechte große Zehe. 24. Mose brachte Aarons Söhne. Er strich Blut an ihr rechtes Ohr. Er strich es an ihren rechten Daumen. Er strich es an ihre rechte große Zehe. Das restliche Blut sprengte er um den Altar. 25. Mose nahm das Fett. Er nahm den Fettschwanz. Er nahm das Fett von den Organen. Er nahm die Leber und die Nieren. Er nahm auch die rechte Keule. 26. Er nahm Brot ohne Hefe aus dem Korb. Er nahm einen Kuchen mit Öl. Er nahm einen Fladen. Er legte alles zu dem Fett und der Keule. 27. Mose gab alles Aaron und seinen Söhnen. Sie hielten es vor Jahwe. 28. Mose nahm es von ihren Händen. Er verbrannte es auf dem Altar. Es war ein Opfer für Jahwe. Es roch gut. Es war ein Feueropfer. 29. Mose nahm die Brust vom Widder. Er hielt sie vor Jahwe. Das war Moses Anteil. Jahwe hatte es Mose gesagt. 30. Mose nahm Öl und Blut vom Altar. Er sprengte es auf Aaron und seine Kleider. Er sprengte es auf seine Söhne und ihre Kleider. So machte er sie alle heilig. 31. Mose sagte zu Aaron und seinen Söhnen, kocht das Fleisch vor dem Zelt. Esst es dort mit dem Brot. Das Brot ist aus dem Korb. Ich habe den Befehl bekommen, Aaron und seine Söhne sollen es essen. 32. Was vom Fleisch und Brot übrig bleibt, müsst ihr verbrennen. 33. Ihr dürft 7 Tage nicht vom Zelt weggehen. Ihr müsst dort bleiben. Nach 7 Tagen ist die Zeit vorbei. Dann seid ihr Priester. 34. Jahwe hat gesagt, ihr sollt es so machen. Er will euch reinmachen. 35. Bleibt 7 Tage Tag und Nacht vor dem Zelt. Folgt Jahwes Regeln. Sonst müsst ihr sterben. Das hat Jahwe mir gesagt. 36. Aaron und seine Söhne taten. Alles. Sie taten, was Jahwe durch Mose sagte.